ihr bodenlosen Bullen-Hillies könnt meinen Hoden lecken. Ich werd euch zu Tode rappen, ihr fühlt euch bedroht und geht in Deckung. Jeder von euch ist zu wack, um mir etwas erzählen zu können. Denn ich mach den Beat alleine, schreibe meine Reime, feile meine Mix. Von anderen bestehst du nämlich, den sie nicht von ihrem eigenen Auftrag. Und welche Aussagen zu Typen, die sagen, hier das wird Hit. Doch, ja, krieg dich mit irgendwo, macht's Klick für meine Platte, kritische Kritik hinterlegt. Weil wenn du hinter bist, spiel der Internet, der das bist von hinten weg. Genau wie deine Bitch. Haltet euer Maul, ja, und tut nicht so cool. Ich schalte euch aus für Lug und Betrug. Ich sag es gerade heraus, ihr seid schwule Fuß. Zu ihrem Zug wird meine Crew zu Feuer und verbrennt eure Suche. Haltet euer Maul, ja, und tut nicht so cool. Ich schalte euch aus für Lug und Betrug. Ich sag es gerade heraus, ihr seid schwule Fuß. Zu ihrem Zug wird meine Crew zu Feuer und verbrennt eure Suche. Stockschwul, Feuer, ist das langweiliger Mike. Solange ich das für einen Style speise, heißt es für den Scheiß aus. Außer wenn ich Streise auf neben meiner Steine. Oh, scheiß drauf, ich brauch keine genaue Scheiße, oder Beats, die so klingen, als hätten sie schon tausend durchgereicht. Meine Beats kommen die Wände aus Fly, manchmal weich, aber immer schwer. Egal auf GST, mich unter den Freunden, ich gebe immer mehr als der Rest von euch. Hässlichen Toys, Rap wie Backstreet Boys, niedergestreckte Texte in Köln. Fängst du an zu heulen, denn ich such das Weite zusammen mit deiner Oll. Denn ich such das Weite zusammen mit deiner Oll. Haltet euer Maul, ja, ja, tut nicht so cool. Ich schalte euch aus, ja, ja, für Lug und Betrug. Yo, ich sag es gerade heraus, ja, ja, ihr seid schwule Fuß. Zug, ja, ja, um Zug wird meine Crew zum Feuer und verbrennt eure Suche. Ja, ja. Ey, haltet euer Maul, ja, und tut nicht so cool. Ich schalte euch aus, ja, ja, für Lug und Betrug. Ja, ja. Yo, ich sag es gerade heraus, ihr seid schwule Fuß. Zug, ja, ja, um Zug wird meine Crew zum Feuer und verbrennt eure Suche. Und was willst du nun tun, wenn ich verbal auf dich schieße, als wärst du ein Moorhuhn? Vorsprung durch Technik im Wortgefecht bist du verloren. Du hast nicht die Form, um gegen mich zu bestehen. Bist so gesehen nur ein kleiner Fisch im Game, den ich im Vorbeischwimmen mitnehme. Der Haifisch filetiert, kleines Ungetier. Du bist nur ein Stubentiger, der in der Buch wild gestikuliert. Aber gehst du vor die Tür, kriegst du kalte Füße. Sieh es ein, du bist halt kein Hühner. Du kriegst auf die Rübe und danach wirst du